Hallo, Schön. ich bin Zülal Özçelik Baran. Ich bin als Assistent Ersin hier auf dieser Station tätig und ich würde gern mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache, es guckt jemand auf mich, ja, klar. Ja, super. Und wenn Sie etwas nicht verstehen oder etwas Fragen stellen möchten, können Sie mir einfach Bescheid geben und können wir eine Pause machen. Ja, gut. Ja, und Kurs zum Ablauf. Ich werde erst Ihnen ein paar allgemeine Fragen stellen und dann wir sprechen über Ihre aktuellen Beschwerden. Ja, Okay. okay, fangen wir an. Wie heißen Sie? Ich heiße Paul Müller. Paul Müller. Okay. Doppel-L. Richtig? Ja, genau. Ja, okay. Paul Müller ist Mann oder Das ist Frau? ein Mann. Paul Mann. ist ein Mann. Ja. Ja, okay. Dankeschön. Wie alt sind Sie, Herr Müller? Ja, ich bin noch 69. Ich werde dieses Jahr 70. 69. 69, ja. Ja, okay. Wann wurden Sie geboren? Am 18. September 1953. 53. Ja, danke schön. Und wie groß sind Sie? Ich bin ja laut Ausweis 1,74. Ich glaube, das stimmt immer noch. Ja. Ja, okay. 74. Danke schön. Wie viel wiegen Sie, Herr Müller? 83 Kilo. 83 Kilo. Danke schön. Und wie ist Ihr Hausarztname, wissen Sie? Das ist Dr. Huber. Huber. Okay, danke schön. Und Herr Müller, was hat Sie zu uns geführt? Ja, wissen Sie, ich habe so eine unangenehme Stelle an meinem Bein. Und Okay. zwar unten am Fuß, am rechten, also innen am Fuß, ne? So am Knöchel. Und ja, ich habe das eigentlich schon ziemlich länger. Das ist schon eine ganze Weile, aber jetzt wird es mit einmal immer größer und immer tiefer. Und da kommt jetzt auch so komische Flüssigkeit raus und das läuft richtig runter und das ist mir jetzt doch ein bisschen unheimlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich da doch mal hinkommen, bevor ich da irgendwelche großen Schwierigkeiten bekomme. Ja, und das ist eine gute Entscheidung. Und wann haben Sie diese Beschwerden? Also dass das jetzt so nässt und auch so größer geworden ist, merke ich eigentlich erst, also dass da Flüssigkeit rauskommt, ist erst seit ein paar Tagen, seit 3, 4 Tagen. Und da habe ich dann eben auch nochmal wieder richtig genau hingeguckt und dann habe ich auch gemerkt, dass die Stelle auch größer geworden ist. Und Ja. das ist auch so, dass das ganze Bein eigentlich so ein bisschen geschwollen ist und ich habe so wenn man geguckt, die Haut ist auch so komisch dunkel verfärbt, das sieht alles nicht schön aus. Okay, verstehe Sie. Und wo genau diese Beschwerden? Sie sagen rechten Fuß und rechten Bein, oder? Am Richtig? rechten Bein und zwar innen am Knöchel. Innen am Knöchel. Ja. Okay. Und strahlen diese geschwollen aus in irgendwelche Region oder Die ich Schmerzen meinte strahlen Sehnen. aus, ja, die Schmerzen strahlen bis in den Unterschenkel rein, merke ich das. Unterschenkel. Ja, okay. Sie haben auch Beinschmerzen. Ja, also das eigentlich sitzt es im Knöchel, diese Stelle, aber das strahlt bis ins Bein rein, ja. Ja, okay, verstehe. Okay, und wann dann die Schmerzen oder Beschwerden an irgendwelche Körperregion? Die wandern? Nein, nee, die sind Nein. immer da im Bein. Ja, okay. Und könnten Sie diese Beinschmerzen beschreiben? genau besser. Ich meinte stehende, brennende oder siehende. Was Also denken das Sie? ist so eigentlich so typischer Wundschmerz. So stechend, brennend beschreibt es schon ganz gut, ja. Haben Sie einen Unfall gehabt oder Ein haben Sie? Unfall? Nee, Ja. nicht, dass ich wüsste. Ich hatte keinen Unfall, nee. Haben Sie geschwürzt? Was habe ich? Geschwürzt? Ein Geschwür? Ja. Ich weiß nicht, was Nein. man ein Geschwür nennt. Also so eine offene Stelle habe ich da halt, ne? Ja, okay. Und wie verhalten sich die Schmerzen im Laufe der Zeit? Also es geht eigentlich ein bisschen besser, wenn ich den Fuß nicht belaste und wenn ich die Beine hochlege, habe ich das Gefühl, dass es dann ein bisschen besser wird. Ja. Aber gerade wenn ich morgens aufstehe oder auch wenn ich nachts mal auf die Toilette muss, dann habe ich immer das Gefühl, das schießt so richtig rein, die Schmerzen. Okay. Und wie stark die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 leichter, 10 sehr starke Schmerzen sind? Wie schätzen Sie ein? Naja, also normalerweise kann ich das ja aushalten. So ein bisschen weh tut es natürlich immer. Da ist es vielleicht so bei 3, 4. Aber wenn das dann mal so einschießt oder wenn ich ein Stück laufe oder so, dann habe ich das Gefühl, oder auch wenn ich dagegen stoße aus Versehen, wenn ich da irgendwo mal gegenkomme mit dem Schuh oder so, dann sind die Schmerzen deutlich mehr. Ja, Dann okay. sind die vielleicht so bei 6 oder so. Ja, okay. Und wie haben die Beschwerden, ich meinte, Ach ja, geschwollen begonnen? Ja. ja, also Plötzlich erst war oder das eine, langsam? es war eine kleine Stelle, es war eine kleine Stelle und ja, das habe ich eigentlich nicht so ernst genommen. Dann hat das mal ein bisschen geblutet, dann habe ich da Pflaster drauf gemacht und dann war es wieder, da war dann eine Kruste drauf und ja. Und jetzt ist es mit einmal eben so groß geworden und jetzt ist es eben so, dass das so eklig ist, dass da so Flüssigkeit austritt. Okay. Und wie haben Sie Herzschmerzen oder Herzkrankheiten? Also ich habe ein Herzerkrankungen? bisschen hohen Blutdruck, aber sonst habe ich eigentlich keine Herzschmerzen. Und wie viel Meter laufen Sie ohne Schmerzen zu bekommen? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich habe gar nicht so viel zu gehen. Ich bin halt zu Hause und versorge meine Ehefrau. Und die sitzt im Rollstuhl und da haben wir nie so riesige Strecken, die wir zurücklegen. Aber eigentlich kann ich schon ein Stück laufen. Aber jetzt in den letzten Tagen fällt mir das schon eher schwer. Da würde ich vielleicht sagen, dass das dann irgendwie so nach einem Kilometer oder so unangenehm wird. Ja, okay. Haben Sie Hautausschlag bemerkt? Ja, die Haut nicht so richtig einen Ausschlag, sondern eher so, dass das ganze Bein so ein bisschen bläulich verfärbt ist. Verstehe. Und haben Sie noch etwas bemerkt an betroffenem Bein? An den Beinen? Ja, nö, das reicht mir völlig, die Probleme, die ich da habe. Okay. Und haben Sie erbrochen? Ob ich erbrochen habe, nee, habe Ja. ich. Nein, Okay. habe Okay. Und ist Ihnen schwindelig? ich. Schwindelig? Nee, normal nicht. Nee. Ja. Okay, danke schön. Ist Ihnen übel? Nein, ich habe Schmerzen in meinen Beinen. Ja, okay. Ich verstehe, aber ich muss das fragen. Das gehört unserem Gespräch, deswegen frage ich Sie. Ja, okay, danke schön. Und haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht gemessen, aber ich glaube nicht. Meistens ist einem doch kalt, wenn man Fieber hat. Ja, ne, hat einen heißen Kopf, aber habe ich jetzt nicht. Okay. Haben Sie Säcken bis gehabt? Ein Ein Zeckenbiss? Ja. Weiß ich nicht. Ja, so, ich bin zwar manchmal draußen im Park spazieren, aber wüsste jetzt nicht. Also ich habe das nicht bemerkt, auf alle Fälle. Ja, okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nee, ich dachte ja, ich versorge meine Ehefrau, die im Rollstuhl sitzt, und da kommen wir gar nicht so weit. Haben Sie Gefäßerkrankungen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, okay. Und haben Sie Zittern bemerkt oder Was habe ich Zittern? bemerkt? Zittern. Zittern. Ja, Wer oder? zittert? Ich zitter nicht, nein. Ja, okay. Und haben Sie Bewegungseinschränkung bemerkt an rechtem Bein? Ja, natürlich, also ich schone das Bein jetzt, ne? Das, weil es weh tut. Deswegen bewege ich das nicht so viel. Und jetzt, also ich, was weiß ich, so, wenn man normalerweise mit dem anderen Fuß kann ich halt mit dem Knöchel so rumdrehen, und das würde ich jetzt da nicht machen, weil ich das Gefühl hätte, die Haut tut weh, ne? Ja, okay. Ich verstehe. Fühlen Sie sich wärmer als sonst an Ihrer Bein? Ob das Bein wärmer ist, Ja, also das wärmer. habe ich nicht bemerkt. Ich würde, also das ist so ein bisschen geschwollen, habe ich den Eindruck im Vergleich. Aber und so ein bisschen gespannt, aber wärmer ist mir jetzt nicht aufgefallen. Oder kalter? Kalte Gefühl haben Sie? Nee. Eine Kälte fühlt Okay. sich das nicht an. Okay. Und beschreiben Sie diese Auswurf oder Ausscheidung? Ja, also haben Sie eine Farbveränderung bemerkt oder eiter oder blutig? Das, was da jetzt rauskommt, diese Flüssigkeit, das Ja. ist so ein hellbräunliches, gelbliches Zeug, was da Ja, rauskommt. okay. Okay, und wie ist Ihr Schlaf? Ja, ich schlafe nicht mehr so gut, was auch natürlich damit zusammenhängt, dass ich eben zwischendurch auch nach meiner Frau gucken muss. Und wenn die was braucht, muss ich mich halt kümmern. Also ich schlafe nicht so sehr gut. Ja, okay. Wegen Schmerzen, ne? Und wie ist Ihr Appetit? Auch eigentlich kann ich nicht klagen. Mir schmeckt es eigentlich schon Ja, gut. super. Okay, und ich möchte fragen, haben Sie ein Herzrasen oder Palpitation oder Taubheitsgefühl oder Kribbeln bemerkt an Ihrer Also Bein? Herzrasen habe Herzrasen. ich nicht. Und Taubheitsgefühl, Kribbeln. Also ja, manchmal hat man ja so das Gefühl, wenn eine Wunde zuheilt, dass das so ein bisschen juckt oder so. Aber so richtiges Kribbeln, so wie wenn man auf der Hand eingeschlafen, also wenn die Hand eingeschlafen ist, sowas habe ich nicht. Nee. Okay, Krippen oder nicht? Wie Kein ein Kribbeln, nee. Ameisenlaufen. Ja, okay. Okay, danke schön. Wie ist Ihr Stuhlgang? Also haben Sie Probleme mit Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Ja, also in meinem Alter, da muss man nachts schon mal auf die Toilette gehen. Und ich habe auch Probleme mit Verstopfung. Verstopfung. Okay. Seit wann haben Sie diese Probleme? Och, ja, schon eigentlich jahrelang, würde ich sagen. Verstärkt Okay. wahrscheinlich ja, seit ich nicht mehr rauche. Mit dem Rauchen, da kann man immer gut auf die Toilette gehen, aber ich rauche jetzt seit 18 Jahren nicht mehr, und ich glaube, so lange habe ich auch schon diese Probleme. Und wie verhalten sich die Schmerzen beim Hochlagerung? Dann habe ich das Gefühl, wenn ich das, also, dann, dass es ein bisschen angenehmer ist, ja. Angenehmer. Und sind Sie beim Stehenbleiben diese Schmerzen verstärkt? Richtig? Wenn ich stehe und gehe und wenn ich das belaste, habe ich das Gefühl, sind die Schmerzen schlechter, Ja, ja. in Ruhe hätten verbessert. Richtig? Ja. Ja, okay. Und Hochlagerung, das funktioniert nicht. Angenehme Gefühl haben Sie beim Genau. Hochlagerung. Ja. Okay, danke schön. Und leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ja, wie gesagt, der Blutdruck ist seit 10 Jahren ein bisschen erhöht. Ne? Außer Und ich habe, ja, ich höre ein bisschen schlecht und habe deswegen Hörgeräte. Und Bluthochdruck. da hatte ich jetzt, eigentlich seit Jahren habe ich immer wieder so eine Mittelohrentzündung. Das kommt immer wieder. Und zuletzt hatte ich da vor 3 Wochen Schwierigkeiten. Und dann wird es behandelt und dann geht es mir wieder besser. Okay, super. Und noch etwas? Nö, sonst eigentlich so Vorerkrankungen. Ach ja, vielleicht ist das noch interessant. Ich hatte vor 5 Jahren mal eine Thrombose im rechten Bein. Echt mein. Okay. Okay, und hatten Sie ein Brustprobleme, Brusterkrankungen? Wissen Sie? Ja, also das kann Pulmonärödem, Entzündung oder was? Bei was habe ich gehabt? Lungenerkrankungen haben Sie. Eine Lungenerkrankung? Ja. Nee, Nein. sowas kann ich Nein. mich nicht erinnern, jemals gehabt zu haben, nein. Okay, danke schön. Und nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Ja, ich nehme Sufenopril und Ofenopril. HCT25. 25. Ja, okay. Und wie oft? Am Abend oder morgen? Zufenopril nehme ich morgens und abends und HCT nehme ich eine morgens. Könnten Sie wiederholen? Sufenopril zweimal pro Tag und Zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends und HCT okay. einmal morgens. Ja. Einmal morgens. Und wie viel Milligramm wissen Sie? HCT ist 25. 20 Milligramm. Okay, noch etwas? Und dann nehme ich noch Aspirin eine am Tag. Aspirin. Wie viel Milligramm? Ja, diese Aspirin 500. 100, ne? Okay. Was man so als Dauermedikament bekommt. Ja. Okay. Und würden Sie schon einmal behandelt oder also hospitationär behandelt oder operiert? Operiert worden bin ich noch. Nee, ich war halt wegen der Ohren war ich schon in Behandlung, aber sonst eine Operation hatte ich noch nie. Okay, danke schön. Haben Sie Allergie gegen etwas oder Unverträglichkeit gegen Nahrungsmittel? Ja, also ich darf keinen Fisch und keine Meeresfrüchte essen, also auch keine Krabben oder irgendwie Hummer oder irgendwie sowas Tolles. Also Meeresfrüchte kann ich nicht essen. Und bei bestimmten Handcremes kriege ich so einen Hautausschlag, dass ich richtig, dass die Haut sich Ja. also ganz stark verschlechtert und dass ich so juckende Pickel kriege. Ja. Jucken. Jucken und Hautausschlag reagieren Sie darauf. Ja, okay. Danke schön. Und ihr im Status, wie ist Ihr im Status? Also gegen Corona bin ich natürlich geimpft, sind wir ja alle, Ja, wir alten super, Leute. Ja. super, super. Und Kinderkrankheiten Oh Gott, wissen das ist Sie? schon so lange her. Ich glaube Ja. aber, dass ich da auch alles habe, was man so Ja, braucht, ja. okay, klick super. Dankeschön, Herr Müller. Okay. Und rauchen Sie, Herr Müller? Oder wenn Nee, ja, ich was dachte ja, haben ich Sie? rauche seit 18 Jahren nicht mehr, aber davor habe ich natürlich ganz schön geraucht, ja. Okay, und was haben Sie geraucht? Na, Zigaretten. Zigaretten. Und wie lange haben Sie geraucht und wie oft pro Tag oder wie viel Wie pro viel Tag? pro Tag? Ja. Ja, also ich habe schon Päckchen am Tag geraucht und über 30 Jahre, ja. Ja, über 30 Jahre. Okay, aber das ist gute Entscheidung mit Ja, da bin ich auch heute sehr Zigarettenaufhören. froh drüber, Ja, ja. sehr gut für Blutdruck. Super gut. Und trinken Sie Alkohol? Naja, Alkohol, ich trinke hin und wieder ein Bier oder ja ziemlich regelmäßig eigentlich abends eine Flasche Bier oder so. Ja, ein Flasche Bier am Abend, okay. Dankeschön. Und Herr Müller, das ist eine Routinefrage. Ich muss das fragen. Bitte nehmen Sie persönlich, nehmen Sie nicht persönlich. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie es nochmal probiert? Nee, also außer Alkohol und Drogen habe ich, und Alkohol und Rauchen habe ich keine anderen Sachen Ja, probiert. okay, super, klingt gut. Treiben Sie Sport? Noch in meinem Alter, da ist das nicht mehr so. Okay. Und wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet oder? Ich bin verheiratet, dachte ich ja, dass ich Ja, meine Frau super. betreue, ne? Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder und ein Enkelkind. Ja, super. Und sind Ihr Kinder gesund? Ja, die sind alle gesund, ja. Ja, super, super. Okay. Und wie sind Sie vom Beruf? Ich bin Was ist Rentner Ihr? jetzt. Hab ich verstanden. Ich bin Rentner. Rentner. Super. Und wer waren Sie Beruf vom Beruf? Was? Ja, also ich war Angestellter in der Verwaltung. Ja. Angestellter. Okay. Super. Und Herr Müller, ich muss das fragen, leben Ihre Familien noch, oder? Also meine Familie, meine Frau, meine Kinder leben alle ja. Nein, ich meinte Mutter und Vater. Nein, gucken Sie mal, wie alt ich bin, ja schon fast Ja, 70. ich Ne? weiß. Und meine Eltern leben nicht mehr, nein. Ja, ich weiß, aber ich möchte nett sein und deswegen habe ich gefragt. Und woran und wann Ihre Eltern gestorben wissen Sie? Ja, also ich weiß, dass mein Vater irgendwie eine Krebserkrankung hatte, der hatte in den Gallengängen irgendwie, oder hatte der einen Tumor und dann ist er daran gestorben und meine Mutter hatte Darmprobleme. Was da genau war, weiß ich auch nicht. Die hat dann noch so einen künstlichen Darmausgang bekommen und ist aber dann auch vor kurzem verstorben. Okay. Und haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Ja. Okay. Danke schon, Herr Müller. Also, wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs. Danke schön für Ihre Mitarbeiter. Ja, und möchten Sie etwas hinzufügen oder was? Oh, ich habe Ihnen so viel erzählt. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen noch irgendwas Neues erzählen kann. Ja, okay, danke schön. Herr Müller, ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen und natürlich Ihnen Blut abnehmen und dann ich werde einen Duplex-Sonographie veranlassen. Wissen Sie Was Duplex-Sonographie? ist das? Was ist eine Duplex-Sonographie? Ja, Duplex-Sonographie. Duplex-Sonographie ist eine Ultraschallmethode, aber Ultraschall ist natürlich nicht invasive, strahlenfrei und schmerzfrei Und Untersuchungsmethode. das ist Und gut, ja. Wenn es nicht wehtut, ist gut, ja. ja. Und das ist risikolos. Beruhigen Sie sich und ja, Sie haben keine Angst machen. Und natürlich mit dieser Untersuchung gezeichnen wir die Flüssigkeit in ihre Gefäß, also ich meinte Blut. Ja, wir beurteilen mit Hilfe dieser Methode Blutflüssigkeit oder Blutrichtung oder gibt es eine Verengung oder ja, das Ja war's. gut, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Haben Okay. Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich musste einen Anruf tätigen, könnte ich nicht so hören, es tut mir leid. Und deswegen, welche Fragen fällt? Ach so, auch noch. Aber eigentlich glaube ich, sie hat wirklich sehr komplett durchgehend alles gefragt. Ja, und das sehen wir gleich ja bei der Präsentation, wenn Frau Baran dann das Arztgespräch führt, wenn sie dann irgendwas, wenn ihr irgendwas fehlt. Aber ich glaube, sie hat wirklich sehr vollständig alles befragt. Ja, danke. Könnten wir als Arzt anfangen? okay. Ein Aber ich bisschen muss sehr schnell, gucken. ne? Ja, ich muss gucken. Gönnen wir ihr mal eben eine Minute, dass sie einmal ihre Sachen sortieren Ja, kann. okay, super. So viel Zeit muss sein. Auslöser gefragt. Ja, ich habe gefragt. Aber keine Auslöser, aber sie sagten, in Belastung, in Stehen verschlechtert und in Ruhe verbessert hätten. Die Schmerzen, ja, Ja, die hätte die Schmerzen. Schmerzen. Aber also, wann das aufgetreten ist, ist es langsam, hat irgendwann war eine kleine Stelle da und die war über viele Monate da und hat man nicht so ernst genommen und jetzt ist sie mit einmal vergrößert und auch zunehmend schmerzhaft. Ne? Ähnliche Beschwerden hat gefragt. Ähnliche Beschwerden. Ja, sie hat gefragt. Ihre Bein geschwollen. Und gerötet und war Punkt, also es ist blau, es ist nicht rot, es ist blau verfärbt. blaulich oder Ja, dunkelgelb. bläulich verfärbt. Fühlen Sie sich warm, Ihre Beine? Das hat sie gefragt. Ja. Also keine übermäßige Wärme und auch kein Kältegefühl. Okay. Offene Wunde, keine. Doch, natürlich. Deswegen ist er da. Wegen der offenen Wunde ist er da. Eine offene Stelle am Bein. Offene Stelle, gibt es offene Stelle? Ja. Ja, deswegen ist der Patient in die Klinik gekommen, weil die offene Stelle größer geworden ist und tiefer und weil sie jetzt nässt. Okay. Das ist der Anlass für seine Vorstellung. Der Patient hat beschrieben diese Wunde. Er hat ihn, also von der Ausdehnung hat er sie nicht beschrieben. Können Sie die Wunde genau beschreiben? Nee, kann ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine näheren Informationen. Also ich denke mal, es ist eben eine sich vergrößernde Hautläsion, die eben jetzt anfängt zu nässen. Und ob jetzt die Wundränder gelblich belegt sind oder was, so genau hat er sich das nicht angeguckt. Ne? Eitrig, hat der Patient Hat gesagt? er nicht gesagt. Nee, das ist ein Nein. Missverständnis. Na, Flüssigkeit hat gesagt. Was? Flüssigkeit hat Flüssigkeit. gesagt. Ich habe Ja. gesagt, bräunliche Flüssigkeit tritt aus, ja. Ja, ich Ne? verstehe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht eine genaue Diagnose stellen. Ja, verstehen Sie mich? Ich Ja, wir gucken denke, mal gleich. ja, Wir ich gucken mal, denke was nur, rauskommt, ja. ja, okay. Vorbereitet bitte, aber wir müssen sprechen. Ja, Sen kendin okay. hast biz konuşuyoruz. Ja, Karıştı. okay. Okay. Danke. Man muss eine Diagnose machen und dann muss man eine Differentialdiagnose machen. Ja, Und okay. entweder stimmt die Hauptdiagnose und die Differentialdiagnosen entfallen oder eine von den Differentialdiagnosen ist es. Ne? Okay. Entschuldigung, ich habe nicht gehört. Ihre Wunde, wo genau? Innenknöchel, rechtes Bein. Rechtes Bein, wo? Innenknöchel. In den Knöchel. Innenknöchel des rechten Beines. Sie haben gesagt, keinen Unfall gehabt. Kein Unfall. Schussunfall gibt es. Ihre Schuss. Eikabe. Ein Schussunfall? Ruhe. Schuhe. Ach, eine Scheuerstelle von den Schuhen. Ja. Ach, sowas. Okay. Jetzt, ist ihm nicht aufgefallen. Also, ne? Ja. Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe. Gibt so ein Kinderlied. Ja. Okay. Anfangen? Ja. Gut. Okay. Ich bin nicht genug, aber ja, versuchen wir. Wir versuchen unser Bestes. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Hallo, Frau Doktor. Ich habe heute einen Patient, um Sie vorzustellen. Dürfen wir anfangen? Ja, natürlich. Ja. Wen haben Sie denn gesehen? Ja, danke schön. Herr Müller ist 69-jähriger Patienten, der sich heute Morgen bei uns wegen seit 3 oder 4 Tagen beste Hände aufgetretene rechten Bein und rechten Fuß und innen am Knöchel ein Schmerzen und Flüssigkeit vorgestellt hat. Und er berichtet, dass die Schmerzen in den ganze rechten Bein ausgestrahlt haben. Nicht? Er hat in Wirklichkeit hat er gesagt, sie strahlen in den Unterschenkel aus. Unterschenkel, ja, ja, genau. Mhm. Unterschenkel aus. Und der Patient berichtet, dass die Schmerzen in Ruhe verbessert und in Belastung und im Stehen verschlechtert hätten. Nein. Und, ja. In Ruhe nicht Hochlagerung. Nein, Hochlagerung. Ja, der also Patient, ohne Belastung und Hochlagerung ist besser. Ja, okay, aber Sie haben mir gesagt, bei Hochlagerung, ich fühle angenehme Gefühle. Ja, ja, genau. Ja, angenehme Gefühle. Das stimmt, Gefühl. Ja, das ist richtig. Das heißt, besser geworden? Verbesserung, ja, das ist gut, ja. Ja, super, okay. Und der Patient berichtet, dass die Flüssigkeitsfarbe ist dunkler und blaulich sein. Die Flüssigkeit ist bläulich? Ich rechte Bein komplett, Zyanose, ja. Zyanose. Ja, okay, ich verstehe. Und der Patient hatten diese Beschwerden lange Zeit, aber innerhalb 3 oder 4 Tagen ziemlich lange warmer und immer größer geschwollen gesagt. Ja, stopp, aber da müssen wir jetzt mal eben, bevor wir das ganz aus den Augen verlieren. Sie haben ganz am Anfang gesagt, der sich vorstellt wegen, und okay. Da haben Sie gesagt, wegen kurz, also seit 3 Tagen bestehender okay. Schmerzender und nässender ja, okay. Hautveränderung am Bein. Und das stimmt ja nicht. Was Sie jetzt sagen, ist richtig, ja, dass er das schon seit Monaten hat und dass er aber jetzt eine massive Verschlechterung erlebt. Ja, okay. Ja, ja. Jetzt ist eine massive Verschlechterung und die letzten Monate hatte er schon diese offene Stelle und hat das aber bagatellisiert eigentlich. Ja, ja? Okay. Und jetzt ist es schlimmer geworden und seit neuestem tritt eben auch diese Flüssigkeit aus. Ja, ja, okay. Ich wusste es nicht, was ich sagen würde. Ja, deswegen haben wir es jetzt geklärt. Ne? Ja, okay, danke schön. Und die Fragen nach Taubheitgefühl, Kribbeln oder Gewichtsab- oder Zunahme oder Reiseanamnese, Zeckenbiss wurde von dem Patient bei dem Patienten verneint und der Patient sagte uns, sie fühlen nicht wärmer oder kalter in Bein. Also das Bein ist nicht überwärmt und es fühlt sich Ben auch nicht überwärmt, kälter an. ja. Und noch etwas, kleine Stelle, Unfall. Der Patient habe nicht keinen Unfall gehabt. Er hatte keinen Unfall. Ja. Und so. Ja. Und die Fragen nach Emesis oder Schwindlig oder übel von dem Patienten verneint. Ja, können wir da eben auch noch eben schnell sprachlich nach Schwindel oder Okay. Übelkeit? Ja, Übelkeit. Nicht schwindlig. Ja. Schwindlig ist das Adjektiv, Schwindel ist das Nomen Okay. und übel ist das Adjektiv und Übelkeit ist das Nomen. Ne? Die Ja. Frage nach Schwindel oder Übelkeit wurde verneint. Und der Patient klagt über Bewegung geschränkt wegen Ödeme, wegen Beinödeme. Also und er habe kein Fieber und er habe Schlafstörungen wegen Schmerzen und ihr Appetit ist normal und sie klagt über Nikturi und Verstopfung. Ja, Und ist immer noch ein Mann, Herr Müller. ja, Herr Müller. Ja, Ja, bitte. okay, danke schön. Und sie leidet an Arterialhypertonie seit 10 Jahren und er habe Hörgeräte und er hatte mehrmals Otitis Media gelitten. Super, ja. Ja, okay. Und er habe am rechten Bein Thrombose vor 4 und 5 Jahren. Und er nehme regelmäßig Sufenopril 25 Milligramm am Abend und am Morgen ein. Und HCT 20 Milligramm am Abend und am Morgen. Und Nur am Morgen, ne? nur am Und Morgen. Sufenopril 5 und Ja. HCT 25. Ja, okay. Und er nehme auch Aspirin einmal täglich ein. Und er wurde vor 3 Wochen wegen Mittelohrenentzündung, also Otitis media, behandelt. Und er wurde keine Operation durchgeführt. Es Bei wurde ihm wurde keine Operation Operation durchgeführt. durchgeführt. Ja. Und er habe mehrere Fische Allergie, also Eine was bitte? Fischprodukte, mehrere Fische. Ich weiß nicht, also Meeresfrüchte. Meeresfrüchte. Meeresfrüchte, ja. Ja, okay. Ich meinte Fischprodukte. Ja. Ja, Fisch, also Fischprodukte. Fisch und alles, was sonst im Meer Ja, wächst. Ja, keine ja. Muscheln, keine. Ja, okay. Und er reagiere darauf Hautausschlag und Jucken. Und ihr Impfstatus sei komplett oder ist komplett. Und er habe ein Päckchen Zigarette über 3 Jahren geraucht, aber ja, aber 30 Jahre. 30 Jahre, ja, okay, 30 Jahre Das ist ein geraucht. Unterschied, drei Ja, oder 30? natürlich, natürlich. Ich habe 30 geschrieben, aber 3 Ja, drei gesagt. gesagt, Ja, okay. okay. Und er habe keine Zigarette 8 oder 10 Jahren geraucht. Und Seit 18 er Jahren ist er nicht Raucher. ja, Seit 18 18 Jahren, nicht Jahre. 8 oder 10, seit Ja, okay. 18 Jahren. Okay. Ne? Okay, danke. Und er trinke am Abend ein Flasch Bira, Eine Flasche Bier. Flasche Bira, ja, und er konsumiere keine Drogen. Er ist verheiratet und er habe 2 Kinder und einen Enkel, 2 gesunde Kinder. Und er ist Rentner und er habe als Angestellte gearbeitet früher und Familienanamnese an darm probleme künstlichen yok ein darm probleme gestorben und ihre Mutter hatte künstlichen Darm. Ja. Künstlichen Darmausgang. Wie heißt das Ja. denn auf? Ja, Gastrotomie oder ja, ich weiß Anus nicht, preta. was das. Anus preta. Anus später. Okay. Ja, ich glaube, ihre Mutter hat eine, ja, also Krebs oder was, das kann sein. Ja, das wusste er Ja, selber nicht genau, ne? Seine Mutter. seine Mutter. Und seine Vater an Sein Vater? sein, ja, okay, sein Vater an Gallengange Krebs gestorben. Ja, ich Hier glaube, ja, Fachbegriff? Fachbegriff. Fachbegriff? Kolangio, Ja, Cholangiokarzinom, genau. Kolangiokarzinom, ja. Und er habe keine Geschwister. Ja, das war's. Ja, was ist denn Ja. jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, also anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf venöse Effizienz hin für mich. Als Differentialdiagnosen kommen in folgende Betracht: Koronarherzkrankheit und Unfall. Das kann sein. Und ich habe ein Borrelia oder Sicht. Ah, Borrelien, ja, Ja, okay. Borrelia. Und noch was. Und PAVK oder. Ja. Ja. Gut, Oder okay. Was machen Sie denn TVT, ich diagnostisch glaube. mit denen? Was machen Ja. Sie diagnostisch mit den Patienten? Ja, ich würde dem Patienten eine Doppelsonographie veranlassen Und oder was erwarten durchführen. Sie? Was erwarten Sie? Ich erwarte eine Verstopfung in den Venengefäße. Ah, genau. Ja, also ein Ja. venöses Problem Ja, erwarten Sie, wenn ja, ja. genau. Aber wie nennen wir das denn, wenn durch eine venöse Insuffizienz eine offene Stelle entstanden ist? Wie heißt das denn? Also das ist ein Gangrene. Hm, das ist Ja, eigentlich Gangrene. eher bei PAVK. Ja, Ich okay. habe geschrieben, Ulcus cruris. Ulcus cruris. Genau. Ne? Ja. Also Ulcus cruris venosum wäre unsere Genau. Hauptdiagnose. Ne? Was man auch noch überlegen müsste, der hat zwar keine Hinweise darauf gegeben, aber manchmal bleibt das ja auch lange unentdeckt, dass der eine diabetische Ja. Fußerkrankung hat. Ne? Ja, Dass natürlich. man da einfach jetzt mal auf die Zuckerwerte guckt. Ne? Ja, Gut, ja. was machen Sie denn bei der körperlichen Untersuchung? Worauf achten Sie denn da? Sie Ja, machen ja also. nicht gleich als erstes das Duplex, sondern Sie machen ja erstmal eine allgemeine Ja. körperliche Untersuchung. Was erwarten Sie da? Ja, also ich würde natürlich erst Vitalzeichen messen. Also Puls gemessen, Herzfrequenz gemessen, Atemfrequenz gemessen, Blutdruck messen, das kann sein. Und weil der Patient arterielle Hypertonie habe seit 10 Jahren, deswegen. Und noch was. Und Fieber messen, natürlich. Das kann Ja, sein. okay. Und Und was machen Sie die denn mit Ihren Augen? Worauf gucken Sie denn? Ikterus, ich kann. Ja, warum soll er einen Ikterus haben? Was gucken Ja. Sie denn erstmal das Bein an? Bein, ja, geschwollen. Und Ja, und Sie ich müssen doch drücke. erstmal gucken, wie Ja, groß ist natürlich. die Wunde? Ja, natürlich. Blutet das? Ja, ich. Wie sieht dieses Sekret aus, was da runterläuft? Ja, gut. Wie sind die Wundränder? Sind die gleichmäßig oder sind die unregelmäßig? Ne? Ist die Wunde belegt oder ist die sauber? Wie hat er die jetzt überhaupt verbunden? Was hat er da draufgepackt? Hat er da ein altes Leukoplastpflaster draufgeklebt oder hat er da ein Handtuch drum gewickelt? Oder ne? So, wie sieht Ja. die Verpackung von der ganzen Geschichte aus? Und ja, also sie gucken sich das Ganze an. Sie gucken vielleicht nach einem denkbaren Ödem. Sie gucken das Hautkolorit an Ja. und sie vergleichen auch das rechte und das linke Bein. Ja, Ne? natürlich. Ja, Wir so. müssen die linke Bein und die rechte Bein vergleichen. Vergleichen, genau. So. Und jo, dann würde man als nächstes ja diese Kompressionssonographie oder Duplexsonographie machen. Was würde man denn dann noch machen? Ja, also gegebenenfalls würde ich ein Angiografie machen. Ja, aber erstmal nehmen Sie den Patienten doch Blut ab. Ja, Ja, welche natürlich. Blutwerte, welche Laborwerte bestimmen Sie denn? Ja, Zucker, Blutzucker und Blutbild natürlich und entzündliche Parameter natürlich sehr wichtig. Und noch etwas, also Hirsch und Der Herz. hat erzählt, dass er mal eine tiefe Venenthrombose hatte. Ja, und D-Dimer. Dedimer, jawohl. Ja, So, ja. Gerinnung könnte man noch mal gucken, ne? Ja, und Gut, ja. BCG natürlich. Ja, BCG. so. So, Innere. gut. Und dann, was würden Sie im Labor denn möglicherweise noch untersuchen? Okay, was meinen Sie? Labor. Ja, Und? was könnte man in dem Labor noch zukommen lassen an Arbeit? Was könnte man noch machen, wenn man eine offene Wunde hat? Ja, okay, Wunde. Okay. Kultur. Kultur, ja, genau. Abstrich, ne? Ja, genau. Genau. Rüsselkultur. Und da ist eigentlich, weiß gar nicht, das Thema müsste eigentlich ja immer noch in allen Köpfen sehr aktuell sein, trotz Corona, dass man eigentlich schon im Vorfeld gucken müsste, ob der Patient im Nasenrachenabstrich MRSA hat. Okay. Ne? Zumal der seine pflegebedürftige Ehefrau pflegt. Ne? Das ist ja heutzutage eine der problematischen Geschichten, dass viele Ulkuspatienten eben mit belegten, also mit MRSA infiziert sind und dass man dann der Geschichte sehr schlecht Herr wird. Also einen MRSA-Abstrich sollte man auf alle Fälle machen und sonst auch gucken, was da sonst so wächst in dem Ding. Ne? Gut. Ja. Okay. Und was wäre denn die Therapie, wenn der Patient tatsächlich ein venöses Ulkus hat? Ja, okay, und also erste Lebensstilveränderung, das kann sein. Als Ich erstes? meinte, ja, ich meinte, Blutdruck einstellen. Ja, aber der Blutdruck macht ja eigentlich keinen Ulkus, ne? Ja, okay, und Wundversorgung. Die Wundversorgung machen wir Ja, als erstes, genau. und Ja, gut. Antibiotikum. Ja, und Nach eben Befund eine der passende, was für eine Wundauflage tut man denn auf eine nässende Wunde? ja, ich weiß nicht. Also ich gebe eine Antibiotikum nach die Befunde. Ja, also nach Abstrich befunden, ne? Ja. Also nach Antibiogramm Ja, kann man machen, natürlich. ja. Antibiotika. Und hoffen wir, dass es kein MRSA ist, ne? So. Ja. Und ja, aber Sie müssen ja, wenn das eine stark nässende Wunde ist, müssen Sie ja eine flüssigkeitsaufsaugende Wundauflage haben. Ne? So, und was ist dann immer noch die Therapie? Was muss man unbedingt noch machen? Antibiotikum und ja, Klecksan oder was? Heparin oder? Je nachdem, wenn der noch irgendwelche Thrombosezeichen hat, aber eigentlich ist davon ja nicht die Rede. Nein, was macht man denn? Was macht man denn? Wie behandelt man denn das Uncus Choris außer mit der Wundauflage? Antibiotikum Nein, besorgen. nicht nur Antibiotika. Was machen Sie noch? Was machen Sie? Also Sauerstofftherapie, wissen Sie? Das gibt es Sauerstoff. auch, ja, bei ganz schweren Fällen kann man das machen, ja. Das meine ich aber nicht. Ich meine ganz ordinäre Methode, wo wie venöse Erkrankungen behandelt werden. Eigentlich der Goldstandard. Was macht man? Was kriegt der Patient im Krankenhaus zur Prophylaxe einer Thrombose? Was kriegt der Patient da? Heparin, Und? Flexan, Nee, Marcumar, meine ich nicht. Was kriegt er noch? Marcumar. Nein. Nein, das sind ja alles Medikamente. Was kriegt er noch? Er kriegt noch Strümpfe an. Ja, wer je eine kleine Operation hatte, ja, erinnert sich bestens an die prima weißen Strümpfe, die man trägt. Ja, Ja. so. Und unsere Patienten mit dem Ulkus müssen natürlich auch eine Kompression haben. Ja, so, bis der Kompressionsstrumpf angepasst wird, werden die Beine gewickelt. Ja, da gibt es einen schönen elastischen Verband. Ja, Ja, und dann und werden die Beine gewickelt. ich würde Ja. sagen, mein Vater Ne? leidet an Venöseninsuffizienz, Ja, aber also da muss zu. Ja, er muss Strümpfe tragen, Ja, ne? er trägt nicht Strümpfen, deswegen Ja, habe ich ihn dann muss man erinnert. ihm auf die Ja. Finger klopfen. Ja, wer keine Ja. Strümpfe trägt, Ja. ne, das ist Mist. Ja, man Ja, muss Strümpfe genau. tragen. Kompression ist das A und O. Auch Ja. wenn viele glauben das ja nicht. Viele Ja. Patienten glauben ja, muss doch Luft an die Beine dran. Ja, nein, es muss die Kompression, damit der Ja. Druck von innen weggeht. Ja, Ne? Ja, natürlich. gut. Also. Der Patient braucht Kompressionsstrümpfe und er braucht eine vernünftige Wundbehandlung darunter. Und dann muss man gucken, wenn der jetzt tatsächlich eine venöse Insuffizienz hat, kann man dann immer noch überlegen, ob man die insuffiziente Vene behandelt oder ob man da vielleicht mit einer Sklerotherapie was machen kann, dass man die verödet. Ja, dass das Ding, was dieses Ulkus speist, ne, dass das eben verödet wird oder ausgeschaltet wird und dann hat das auch eine Chance abzuheilen. Ne? Denn was passiert, wenn wir diesem Patienten hier keine suffiziente Therapie geben? Was passiert dann? Also, ja, ich würde einen Ekokardiografie veranlassen. Nee, was passiert, wenn wir diesem Patienten keine Ja. angemessene Therapie für sein Ulkus geben. Ja, Was passiert dann? das kann Gangrän verursachen. Ja, also das wird immer größer, immer tiefer Ja. und dann wird es immer schwieriger, so eine Wunde zum Verschluss zu bringen. Ne? Dann Ja. hat er Ewigkeiten mit einer offen chronischen Wunde zu tun. Gut, das wollen wir nicht. Deswegen, Ja. ja, im schlimmsten Falle Ja, Amputation. auch Ja, das, ja. gut. Jung. Gut, also ich glaube, wir kommen zum Schluss. Ihre Anamnese war ja ganz gut, muss man sagen. Ne? Da haben Sie sich ja wacker geschlagen. Sie haben konsequent Ihre Fragen gestellt, wobei ich als Patient ja schon ein bisschen ungehalten reagiert habe, als Sie mich nach sowas wie Verdauung und Herz gefragt haben. Ja. Und so, da habe ich dann, oder Übelkeit, da habe ich ja gesagt, hey, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich habe es doch am Bein. Ne? Nicht hier Ja. oben, sondern da unten ist Ja. das Problem. Ja? Aber ich habe dann natürlich irgendwann geschnallt, es geht Ihnen um die Borreliose. Ja, da wollten Sie drauf und Ja. wollten nachhorchen, ob der Patient eben irgendwelche anderen Geschichten hat, ja. So. Gut, also das insofern muss man da eben auch damit rechnen, dass der Patient auch mal so ein bisschen ungehalten wird und sagt, ja, was fragen Sie mich eigentlich alles? Ja. Ja, was hat das mit meinem Fuß zu tun? Ja, gut. Und formal war eben ganz am Anfang, das habe ich aber schon reklamiert, dass sie gesagt haben, er stellt sich wegen eines akut aufgetretenen schmerzhaften Stelle und nässenden Stelle vor. Nein, das ist eben eine akut verschlechterte, aber schon lange bestehende. Das ist ein Unterschied. Seit wann besteht etwas? Ja, also die Wunde bestand schon lange, hat sich aber in den letzten Tagen akut verschlechtert. Ne? Das ist das, das sind die Fakten. Okay. Und wichtig ist eben, er hat ja gesagt, ich habe eine offene Stelle. Das ist eine offene Wunde. Sie haben mich irgendwann mal gefragt, haben Sie, was haben Sie gefragt? Haben Sie ein Geschwür? Was weiß der Patient, was ein Geschwür ist? Er hat eine offene Stelle, hat er gesagt. Ja, Das ist ein okay. Geschwür, natürlich. Ja, okay. Ja, so. Dann, ja, und dann haben sie ja hinterher praktisch erzählt, dass er die Schmerzen schon, die Stelle schon länger hat. Und da bin ich eingestiegen und habe ihm gesagt, nee, also so war es nicht. Er hat das schon lange und es hat sich jetzt verschlechtert. Und eben, dass da eine Flüssigkeit austritt. Ja, Ja. das war für ihn eigentlich so ein Anlass zu sagen, oh, jetzt muss ich aber mal was machen. Ne? Solange das alles schön friedlich war, hat er sich die Wunde nicht näher angeguckt und jetzt hat er gemerkt, das wird ja nass, unangenehm. Ne? So, dann muss man was tun. Ja, irgendwas habe ich mir aufgeschrieben. Ja, also es sind noch so ein paar grammatikalische Geschichten drin. Wie immer. Dann ich mache. Also Verb an zweiter Stelle, immer wieder dasselbe, dann mache ich. Und als er irgendwie, ich weiß gar nicht an welcher Stelle, irgendwann haben sie gesagt, Sie haben keine Angst machen. Also, nein, Ja, das geht sehr, natürlich nicht. Ja, Sie ja. müssen sich keine Sorgen, Sie müssen keine Angst Ja, haben. Oder machen Sie sich keine Sorgen. ja. Und ja, was mir aufgefallen ist sprachlich, das war auch ein bisschen die alte Leier. Ich weiß nicht, wie viele Anamnesen Sie schon mitgehört haben. Ich sage das ungefähr jedes zweite Mal. Haben Sie, haben Sie, haben Sie, haben Sie, Okay. haben Sie, haben Sie. Ja, das ist sterbenslangweilig zum Zugucken, zuhören. Ja, fragen Okay. Sie verschiedene Sachen. Ist Ja. Ihnen aufgefallen das? Haben Sie bemerkt? Haben Sie oder fühlen Sie eine Veränderung? Bemerken Sie eine Veränderung? Ja, und nicht immer diese Standardformulierung. Ein bisschen Variation da rein. Dann ist es einfach ein bisschen interessanter zum Zuhören. Ja, natürlich. Aber Gut. ich denke, es sei für den ersten Versuch sehr erfolgreich. Ja, die Anamnese war für ersten Versuch wirklich gut. Ich gebe zu, dass dann nachher der Bericht relativ holprig war. Ja, das war, da waren sie nicht so richtig fit auch vom Thema her Ja. und waren auch unsicher, was jetzt ihre Diagnose ist, wobei das, was sie geschildert haben, also was weiß ich, Vorerkrankungen und was weiß ich, Familienanamnese, Familienstand und so, das war okay. Mit den Zahlen hatten sie Schwierigkeiten. Ne? Das ist ein Unterschied, ob ich 30 Päckies oder 3 Päckies habe. Ja. Und wenn jemand sagt, er ist seit 18 Jahren Nichtraucher, das ist nicht von 8 bis 10 Jahren oder so. Ne? Ja, okay. Das muss man vielleicht nochmal nachfragen. Zahlen machen ganz vielen Kollegen Schwierigkeiten, wobei ich zugebe, dass das im Deutschen auch super schwierig ist. mit dieser komischen Stellung, dass wir erst die hintere, dann die vordere Zahl sagen. Wir sagen 69, 28, ja, es ist eigentlich genau verkehrt rum. Ja, man würde ja normal, wenn man richtig sagt, ne, würde man erst den Hunderter, dann den Zehner und dann den Einer sagen. Aber wir sagen das halt komisch, Frau ne? Wischmann, Ne? darf ich fragen? Ich habe hier notiert und könnten Sie kontrollieren, ist das richtig oder nicht? Ich habe geschrieben als 9 und 69 Jahre alt und Das war richtig, ja. ja, genau, 18. September 1953. Das ist richtig. Ja, und 1,74 Meter Ja, und richtig. 83 schwer. Ist das Ja, richtig? 83 Kilo schwer, genau. Ja, Also, okay, super. ja, das wäre alles richtig, Okay. aber Ja, ich bei verstehe. dem Nichtrauchen oder Rauchen, da waren die Ja. Zahlen eben verkehrt. Ja, Und okay. auch bei den Medikamenten. Sufenopril 5 und HCT 25. Ne? Sufenopril 5? Mhm. 15, nicht 15, 5, 5. sondern, oh nein. Und HCT 25. Ja. Ne? Gut. Aber wie gesagt, Zahlen, das ist immer ein bisschen schwierig. Und guck mal, habe ich beim letzten Mal auch irgendwie schon gesagt, haben Sie, ist Ihnen aufgefallen?